Hi, and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. It's a beautiful day. Es ist ein schöner Tag. It's an amazingly beautiful day. Es ist ein erstaunlich schöner Tag. Because even though it's cold and rainy outside, in our hearts the Son of God has risen. Obwohl es draußen kalt und regnerisch ist, ist in unseren Herzen die Sonne Gottes aufgegangen. Okay, so verse 16, now we're coming to why he's telling them to be very considerate and listen to them carefully. Vers 16. Jetzt sagt er ihnen, warum sie sehr aufmerksam sein sollen und genau zuhören sollten. Now we talked about the city context. Do you remember now? The writing context? Wir haben über den Kontext der Stadt gesprochen. Erinnerst du dich an den eigentlichen Text, an den schriftlichen Kontext? The context is idolatry. Es geht um Götzendienst. Run from it. Lauf weg davon. So. Also. He says, for when we pray for the blessing of the communion cup, er sagt, denn wenn wir um die Segnung des Abendmahlskelchs beten, isn't this our co-participation with the blood of Jesus? Haben wir dann nicht Anteil an dem Blut Jesu? You know, it's a very interesting thing. Das ist eine sehr interessante Sache. You know, the original actually doesn't say that we pray over the blessing. Im Original steht nicht, dass wir für den Segen beten. You know, it actually says the cup of blessing. Vielmehr heißt es, der Segenskelch, that we consecrate or declare as blessed, den wir konsekrieren oder als gesegnet erklären. So this is where I don't agree with how the Passion words it, but it's still beautiful. Hier stimme ich nicht mit dem Wortlaut der Passion überein, aber es ist trotzdem schön. But the point that Paul is making is not even that point. Aber das ist es nicht, was Paulus hier sagen möchte. The point that Paul is making is when you take the communion cup. Paulus will damit sagen, dass wenn du den Abendmahlskelch zu dir nimmst, you now are actually co-participating with the blood of Jesus. Du nun tatsächlich am Blut Jesu teilhast. Do you know, when I was a child, there's so many things that I've experienced, like in the church, that intuitively I never liked them. Als ich ein Kind war, gab es so viele Dinge, die ich in der Gemeinde erlebt habe, die ich intuitiv nie mochte. One of the things I never liked was communion. Eines der Dinge, die ich nie mochte, war das Abendmahl. And I'll tell you why I didn't like it. Ich sage dir, warum ich es nicht mochte. There are actually some weird reasons. Eigentlich aus ganz merkwürdigen Gründen. Because they poured a bottle of wine into one like beautiful big golden cup. Sie gossen eine Flasche Wein in einen schönen großen goldenen Becher. And the elders handed it through and everybody drank from the same cup. Und die Ältesten reichten ihn weiter und alle tranken aus demselben Becher. And I watched the old drooling people and I thought, oh my God, I want to be the first one, not the last one if I ever get to take communion. Ich sah die alten Leute sabbern und dachte, oh mein Gott, wenn ich jemals das Abendmahl nehmen würde, möchte ich der Erste und nicht der Letzte sein. But that wasn't really what bothered me so much. Das hat mich jedoch nicht so sehr gestört. But I thought, it's strange that once a month you're allowed to do this, otherwise you have no permission. Ich fand es seltsam, dass wir das einmal im Monat machen dürfen und sonst hatten wir keine Erlaubnis. And you can't choose if you participate. The leaders choose, the pastor chooses. Du konntest dir nicht aussuchen, ob du daran teilnimmst. Die Leiter entschieden, die Pastoren entschieden darüber. And the pastor tells you that you have to be baptized, otherwise you can't take it. Der Pastor erklärte, dass du dich taufen lassen musstest, ansonsten konntest du es nicht einnehmen. And if you would still sin in any way, for instance, you would still smoke cigarettes, they wouldn't baptize you. Wenn du trotzdem auf irgendeine Art sündigen würdest, weil du zum Beispiel immer noch Zigaretten rauchen würdest, würden sie dich nicht taufen. So, if you smoke, you can't take communion. Wenn du also geraucht hast, konntest du nicht zum Abendmahl gehen. And then there was always this guilt preaching before communion, making sure that you are perfect and if you have sinned today or yesterday, you better not touch it, otherwise God will kill you. Dann gab es vor dem Abendmahl immer diese Sündenpredigt. Es wurde sichergestellt, dass du perfekt bist und solltest du heute oder gestern gesündigt haben, solltest du es besser gar nicht anfassen, sonst wird Gott dich töten. So, I've always felt strange about this. Es hat sich immer etwas merkwürdig angefühlt. But then I've seen the extreme, the reaction to that. Ich habe aber auch das andere Extrem gesehen, die Reaktion darauf. Where the communion cup actually has been treated as something very light. Wo der Abendmahlkelch leichtfertig behandelt wurde. You know, like, ah, Jesus did everything on the cross for us. Let's have some wine, let's have some bread, party time. So wie, ah, Jesus hat alles am Kreuz für uns getan. Lasst uns etwas Wein trinken, lasst uns Brot essen, lasst uns Party feiern. And I always thought, both things are wrong. Ich dachte immer, beide Seiten sind falsch. They might have truth in it, but it doesn't seem that's what it's all about. Sie haben vielleicht etwas Wahres an sich, aber es scheint nicht das zu sein, worum es eigentlich geht. But you know, this is the truth that Paul says here, that it seems to be missing. It needs to come back into the church. Genau diese Wahrheit, die Paulus erwähnt, scheint zu fehlen und sie muss zurück in die Gemeinde kommen. When we take communion, we are co-participating with the blood of Jesus. Wenn wir das Abendmahl nehmen, haben wir Anteil am Blut Jesu. What does it mean? Was bedeutet das? I and the blood, we are one. Ich und das Blut, wir sind eins. His blood is something so serious and so precious that has redeemed me that I can now be one with Jesus. Sein Blut ist etwas so Ernstes und so Kostbares, es hat mich erlöst, so dass ich nun eins mit Jesus sein kann. See, they treated it lightly. Sie haben es leichtfertig behandelt. Like, all right, we'll just take it. We can live in adultery. We can do what we want. Let's have communion. Come on, people. So wie, na gut, wir nehmen es einfach und können im Götzendienst leben. Wir können tun, was wir wollen. Lasst uns das Abendmahl feiern. Kommt schon, Leute. And Paul said, don't you understand that you are literally participating in the precious blood that cost Jesus everything? Paulus sagt, versteht ihr nicht, dass ihr buchstäblich an dem kostbaren Blut teilhabt, das Jesus alles gekostet hat? The blood that has a voice before the throne of the Father. Das Blut, das eine Stimme vor dem Thron des Vaters hat. You know, if we would take communion every time and truly ponder, considerate, carefully think about the blood, wenn wir jedes Mal das Abendmahl nehmen und wirklich über das Blut nachsinnen würden, besonnen wären, sorgfältig über das Blut nachdenken würden, both truths, und über beide Wahrheiten, that it cost Jesus his life and yet it has given me this incredible life. Dass es Jesus das Leben gekostet hat und dass es uns dieses unglaubliche Leben geschenkt hat. We would celebrate communion with a sense of holy reverence and at the same time with a sense of incredible celebration and excitement. Dann würden wir das Abendmahl mit einem Gefühl heiliger Ehrfurcht und gleichzeitig mit einem Gefühl unglaublicher Freude und Aufregung feiern. The blood has cleansed me, set me free from guilt, shame and condemnation, but it cost Jesus everything. Das Blut hat mich gereinigt, mich von Schuld, Scham und Verdammnis befreit, aber es hat Jesus alles gekostet. So, my dear friend, when you celebrate communion, remember. Mein lieber Freund, wenn du das Abendmahl feierst, denk immer daran. Don't treat it lightly and yet rejoice with everything that Jesus did. Nimm es nicht leichtfertig und freu dich an allem, was Jesus getan hat. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.